der profane und der uneingeweihte Johannesbruder, die weder die Geheimsprache der Hochgrade noch ihre politische Verschwörung kennen, lesen aus diesen Zeilen nichts anderes als die Rechtfertigung der Freimaurerei in Deutschland, zumal sie das Wörtchen gegen vor Kaiser und Reich wohl überlesen. Der wissende Historiker aber wird dieses Beispiel als Dokument bewerten, wenn er die Tatsache kennt, dass es nur eine Freimaurerei gibt und die freimaurerische Geheimsprache versteht. Er wird vorstehende Veröffentlichung, die wieder das Placet der Kriegszensur erlebte, richtig entziffern und wissen. Leitende Hochgradbrüder erörtern den Plan zum Sturze des deutschen Kaisers in Madrid, der bald danach in Paris feste Gestalt gewinnen soll. Die Beseitigung des Kaisers, die 1889 beschlossen war, wird jetzt nächstliegende Aktion der gesamten Freimaurerei zur Besiegung Deutschlands und zur Erreichung der jüdischen Ziele. Die Freimaurerei in Deutschland erfährt, dass die Ausführungen angeordnet ist, und leitende Kreise der Freimaurerei teilen mit, dass auch sie zu diesem Zwecke eine Bewegung gegen die Monarchie in dem deutschen Volke in der Stille hervorgerufen haben. Sie bekunden, dass sie dies mit heiligem Eifer ausführen. Zitat: Die deutsche Freimaurerei steht auf nationaler Basis und arbeitet auf religiöser Grundlage in Treue gegen Kaiser und Reich. Zitat Ende. Denn das heißt nach der Hochgrad-Geheimsprache, die Freimaurerei in Deutschland steht auf jüdisch-nationaler Basis, wie sich das gehört, und arbeitet aus freimaurerischer Glaubensüberzeugung treu den Weisungen ihrer Oberen gegen den deutschen Kaiser und das Deutsche Reich. Zynisch heißt es noch in der freimaurerischen Kundgebung, dass nicht unbedeutende Mittel für die menschenfreundliche Aufgabe, den Sturz des Kaisers und des Reiches, mit dem sich die Freimaurerei von Anfang an gewidmet hat, angewendet werden. So haben eingeweihte Freimaurerbrüder Deutschlands nochmals ihre Bürgerpflicht ans Herz gelegt erhalten, ohne dass dazu belastende Dokumente nötig wären oder in die Loge belastende Befehle gegeben zu werden brauchten. Gleichzeitig aber ist harmlosen Freimaurern und den Profanen Deutschlands die Möglichkeit eines Kaisersturzes an die Wand gemalt. Die Freimaurerei in Deutschland aber hat sich für die profane Welt unter dem Plazet der Kriegszensur weiß gewaschen und neu vertarnt. Der Historiker kann außerdem aus diesem Beispiel die Zusammenarbeit von Freimaurern und Jesuiten mit den Reichsbehörden, mit dem Kriegspresseamt, feststellen. Nun soll an dem gleichen Beispiel dem Historiker noch gezeigt werden, wie sehr die Freimaurerei der Erde in diesem Fall in engster Zusammenarbeit stand. Einen Monat vor der Beratung in Madrid hatte die Freimaurerrevolution in Russland bereits einen Kaiserthron gestürzt. Anfang April bedrängt Bruder von Bethmann-Hollweg den Kaiser, als König von Preußen das preußische Wahlrecht zu ändern, um damit die staatlichen Grundlagen Preußens, des Eckpfeilers des deutschen Widerstandes, mitten im Kriege tief zu erschüttern. Graf Tschernin, ganz in freimaurerisch-jesuitischen Händen, arbeitet ausgerechnet in diesen Tagen mit erhöhtem Eifer an der Zertrümmerung und Niederlage der europäischen Kaisermächte, also für die Voraussetzung des Madrider Beschlusses. Gegen Ende April wird die Aktion in politischen Streiks deutlich in Deutschland erkennbar. Dann erfolgt die Presseveröffentlichung leitender freimaurerischer Kreise gegen Kaiser und Reich. Wenige Tage darauf setzt der Deutsche Reichstag einen Verfassungsausschuss ein, der die Rechte des Kaisers beschneiden soll. Bruder Scheidemann hält im Reichstag seine erste Rede über die Revolution in Deutschland. Ja, fürwahr, die Bruderkette stand fest auf jüdisch-nationalem Boden und arbeitet in religiöser Treue, so wie sie wollte und sollte, gegen Kaiser und Reich. Dies für den profanen Historiker. Den Deutschen aber, die bei ihrem Denken solche jüdischen Teufeleien immer noch nicht glauben können und vielleicht sogar Zweifel über die Wahrheit dieser Schrift empfinden, weil sie so ungeheuerliche Verbrechen nachweist, dann in diesem Zweifel so leicht Beute der Brüder Freimaurer werden, die sie in Täuschung erhalten möchten, sage ich, dass die Quellen, die der hier folgenden weltgeschichtlichen Betrachtung dienten, auch für unerfahrene Profane klar und bis auf den Kiesel im Grund durchsichtig sind. Geheimsprachdokumente wie das vorgenannte dienen im Folgenden nur als ergänzende Tatsachenbelege. Die Fachhistoriker werden anhand meiner Feststellungen die traurige Entdeckung machen, dass die bis heute vorhandenen Geschichtsbücher zwar vortreffliche Vertarnungen für die Verbrecher der unsichtbaren Väter an den Völkern der Erde sind, aber keine wahrheitsgetreue Weltgeschichte enthalten. Ahnungslose Profane oder Hörige der überstaatlichen Mächte haben sie geschrieben. Freilich ist es schwerer, in die Geheimarbeit dieser Mächte Einblick zu erhalten, wenn man selbst nur Forscher und Beobachter ist. Leichter ist es, bei eigener, reicher, persönlicher Erfahrung Weltgeschichte zu schreiben, wenn man sie sogar gestaltet und im Anschluss an diese Epoche den Kampf gegen alle überstaatlichen Mächte aufgenommen hat und dabei ihr Werk zum Scheitern bringt.